Schreck, Schuft, Zigeunerknecht. Und werd ein Soldat zu sein, es ist mir eine Ehre. Kyrie eleison, Gott allein mag dir verzeihen. Leutnant, jetzt übernehmen Sie die Aktion. Verhaften Sie Hauptmann Phoebus. Ihr habt ihn gehört. Nein. Da ist sie. Gestochen! Verhaftet beide! Los, alle! Hexerei! Ihr alle seid meine Zeugen! Wir müssen sie kriegen! Findet sie! Und wenn ihr dafür die ganze Stadt niederbrennen müsst! Hört her, liebe Bürger! Mein Ruf des Herrn hat mich ereilt! Ich muss die Stadt von einem Fluch befreien! Helft mit, ihr Bürger, seid, dass man dieses Pakt verscheucht. Wir wehren uns jetzt, kommt, reiht euch alle ein. Ja, die Zigeunerin und den Hauptmann, jetzt oder nie werden sie zu Fall gebracht. Ins Feuer mit dir und dem Hauptmann, wir hetzen sie mit Fackeln durch die Nacht. Feuer, Feuer, Rauch und Glut, Esmeralda, wo bist du? Dich bedroht die wilde Wut und ich seh dir hilflos zu. Esmeralda, du hättest dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern sollen. Irgendwer musste es zu seiner Angelegenheit machen. Ich suche einen Ort, wo ich dich verstecken kann. Bleib inzwischen hier. Esmeralda! Esmeralda! Ich dachte nur an Esmeralda. Warum ist das? Begreif ich selber nicht.